Liebe Fahrgäste, diese Podcast-Folge gehört über die Lautsprecher abgespielt. Und ich habe noch 2 Plätze auf meiner Tanzkarte frei. Ihr merkt schon, für jung und alt wird's bitter kalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der auch in diesem Jahr wieder viele selbstgebastelte und mit viel Liebe gestaltete Geschenke für alle vorbereitet hat. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo da draußen, wir haben auch von mir zur 153. Ausgabe. Heute an diesem wunderschönen 11. Dezember 2024 und wir haben ihn mit dabei. Die Tanzkarte ist noch leer, aber er ist der einzige Mann, der eine hat. Marc, schön, dass du dabei bist. Hallo. Servus miteinander. Tag. Da bin ich wieder. Ihr wisst, ich begrüße uns alle zu einer weiteren Ausgabe von Bieterunterhaltung suche Zuhörer. Jungs, haben wir nicht wieder wahnsinnig viel Sendung vor der Brust? Aber sowas von. Dann lasst uns ohne weitere Umschweife voll einsteigen. Was ist los da draußen in der Welt? Was waren das für 2 Wochen, oder? Stefan, sag doch mal. Ist aus mir nicht geworden? Kannst du ruhig sagen. Ja. Was ist denn los? Also meine 2 Wochen bestanden aus Tee und ihr wisst schon. Nein, leider hat es mich etwas entschärft und man hört es vielleicht noch, so die Reste sind noch da. Deswegen kann ich auch nicht von unserer Firmenweihnachtsfeier erzählen, aber ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Weil ihr hattet dies ja und das. Ja. Also meine 2 Wochen haben eine Enttäuschung in sich getragen. Ui. Unser Lieblingsunternehmen Sanifair hat die Preise angehoben. Bling, bling. 1,50 Euro. Ja, die Option des Baums rückt immer näher. Aber egal, wollte ich nur mal erwähnt haben. Man wird wieder zum Hund. Bei Sanifair war ja schon öfter ein Thema hier. Ein geliebter Gast in unserem Podcast, daher Sanifair, jetzt war es wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir über dich gesprochen haben. Aber hat immer gute Dienste geleistet, wenn ich unterwegs war und umsteigen musste mit dem Zug. Wie viel 50 Cent Wertlosmarken hast du? Habe ich alle verschenkt. Ich kenne welche, die das sammeln. Ich habe sie allesamt verschenkt, die 4,5, die ich hatte, an einen älteren Herrn, der durch die S-Bahn flanierte und dort um Geld bat, um Kleingeld oder etwas zu essen. Dem habe ich die in die Hand gedrückt. Dann hat er gesagt, naja, du, pass auf, ist jetzt nicht die beste Idee der Welt, weil ab 2,50 Euro kann man das erst benutzen. Auch noch. Und nur einen pro Einkauf. Aber sagt er, ich will nicht undankbar erscheinen. Gib mal her die Dinger, ich werde das schon irgendwie anwenden. Und so dachte ich, vielleicht habe ich ihm doch was Gutes damit getan. Ja. Hm. Aber das beweist ja auch, Scheine sind nicht mehr wert als Münzgeld. Ja. Naja. Zumindest nicht. Okay. Aber gut. Da kann ich noch eine Geschichte, die schon etwas länger her ist, hinterher schieben. Weil ich habe vor einer Weile auch in der S-Bahn ging eine Dame durch, die so ein bisschen gebettelt hat. Und für mich war neu, dass sie dann gesagt hat, ja, auch für euch hier mit eurem Handy. Zückt euer Handy und da könnt ihr mir auch Geld spenden. Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Weiß, habe ich, glaube ich, nicht in der Sendung gesagt, aber das fand ich interessant. Ja, hat man öfter schon gehört. Manchmal in Form eines Gags, aber offenbar. In anderen Ländern ist das natürlich längst Standard. Ja. Deutschland ist wie immer nicht top-notch, die rennen wieder hinterher. Und das funktioniert heißt, die PayPal-Spende. So. Nee, das ist irgendeine Bank, die dahinter steckt. Also sie hat irgendwie die Zeitung, glaube ich, Karuna Kompass oder so. Vielleicht sagt euch das was. Nee. Nö. Und ich habe mal auf der Webseite geguckt und die haben sozusagen eine Bank, die dahinter steckt. Und die zahlt einmal im Monat sozusagen das Gespendete dann irgendwie aus. Verrückt. So. Ja. Erlebnistechnisch, erzähl mal, Marc. Ja, tatsächlich. Bei uns gab es Weihnachtsfeier von der Firma aus. Mhm. Und wir sind Eisstockschießen gegangen im Sony Center, da in diesem Innenhof. Und der ist zwar überdacht, was an dem Abend keine Rolle spielte, weil sowieso kein Niederschlag fiel, aber man soll nicht meinen, dass man nur wirklich den Eindruck hätte, man wäre dort in einer Halle etwa arisch kalt. Das ist ja an den Seiten dann so offen, gibt es ja viele Durchgänge, da pfeift der Wind durch und du stehst da quasi auf so einem normalen Straßenbelag. Und der eine oder andere hat schon ein bisschen kalte Füße gekriegt, weil so sehr viel bewegen tut man sich beim Eisstockschießen nur auch nicht. Gab es Glühwein? Und es gab Glühwein, ja. Der war auch bitter nötig und leider war er nicht so heiß, wie ich mir gewünscht hätte. Glühwein ist ein schönes Stichwort, auf das ich nachher noch zurückkommen möchte. Bitte erinnert mich gegebenenfalls. Ich schreibe mir das Wort Glühwein. Jedenfalls, das Eisstockschießen war eine kleine Fake-Nummer. Ich will es dem Veranstalter mal nachsehen, aber es war kein echtes Eisstockschießen, denn wir haben die Eisstöcke über Plastikplanen okay. gleiten lassen müssen. Kurzer Einwurf dazu. Aber nichtsdestoweniger war es sehr unterhaltsam, hat echt Spaß gemacht. Nein, James June ist, glaube ich, auch Eisstockschießen. Und das scheppert ganz schön. War es bei dir auch so? Oh ja. Also man muss die richtige Technik haben. Ansonsten, wenn man es zu doll macht und die Stöcke eher wirft, als sie quasi zu schieben übers Plastik, dann verlassen sie auch gerne mal mit großem Rumpumpel die Bahn und dann zählt der Stock nicht, muss aus dem Spiel genommen werden. Und das verhindert natürlich, dass angestrebte Punkte erzielen. Hat der ja, aber damit waren... Ja, sag kurz. Nee, ich wollte jetzt schon weitermachen. Nee, ich wollte, ich habe eine Frage. Hat der Glühwein auch gescheppert? In der Birne? Nö. Stefan, hast du denn Hausaufgaben gemacht? Was? Nö. Ja. Was hat Stefan? Seine Hausaufgaben gemacht. Aber egal. Diesmal, die Hausaufgaben hat er für sich alleine gemacht. Du kannst fortfahren, Marc. Ja. Also... Ja, damit war der Abend natürlich noch nicht vorbei, sondern direkt dort gibt es eine Lokalität namens Lindenbräu, ein bayerisches oder fränkisches Restaurant, keine Ahnung. Ich fand es etwas befremdlich, dass ich dort kein typisches bayerisches Bier bekommen habe, kein helles, sondern man konnte nur ein Weißbier bestellen, was bei uns eben so als Hefeweizen durchgeht. Davon habe ich mir einen halben Liter ins Gesicht gestellt. Oder man bekam eben einen sogenannten Zwickel oder ein ganz normales Pilz. Ja. Aber das Essen war wirklich sehr nett. Und jetzt kommt das Besondere, es gab dort ein entsprechendes Rahmenprogramm. Wir waren so im hinteren Teil und dort hast du quasi Fenster. Aber diese Fenster, das sind keine echten Fenster, sondern hinter den Gläsern befinden sich dann große Bildschirme. Und auf diesen Bildschirmen war eine, ja, quasi so eine Alpenlandschaft zu sehen. Und ab und zu sind dann da noch Leute vorbeigekommen. Also da sind so richtig Filmchen abgelaufen, wenn du so willst. Und die waren synchronisiert. Und das Wetter änderte sich auch. Also alle halbe Stunde gab es dort ein Gewitter. Und dieses Gewitter haben sie als Thema aufgegriffen und haben dementsprechend dann auch, wenn es dort draußen rumpumpelte und blitzte und donnerte, dann kam das über sehr viele Lautsprecher auch nach innen, in den Bewirtschaftungsraum, wo wir gesessen haben. War nicht allzu laut, aber es war schon sehr atmosphärisch. Und vor allen Dingen haben sie dann auch das Licht flackern lassen. Das ist teilweise dann so ausgefallen, so nach dem Motto, jetzt hat es einen Einschlag und irgendwo einen Blitzeinschlag gegeben und dann ist kurz das Licht ausgefallen und nach ein paar Sekunden ist es wieder angegangen. Und das hat sich alle halbe Stunde oder so wiederholt. Ich hätte gedacht, da setzen sie die Preise hoch, weil bei Scheißwetter kostet hier alles mehr. Ja. Ja, in so einer Bierbörse. Also hast du alle vier Jahreszeiten erlebt, quasi. An einem Abend, mehrfach. Sozusagen. Ja, Stefans Hausaufgaben. Der wollte mich ja noch was fragen oder wollte ich uns wollte was informieren. Ja, du hattest ja letztes Mal, hatten wir beide ja einen kleinen Disput über das war Alkohol beim Oktoberfest. Selbstverständlich. Das war kein Disput, das war eine richtig heftige Ehekrise. Na, aber. Du bist eine richtig heftige Ehekrise. Aber ich kann zitieren. Ich habe nur gesagt, Worte. Mama, Papa, ich will nicht, dass ihr euch trennt. Lass mal Stefan. Marc, seine Worte waren, ich habe da schon einen über den Dos getrunken. Ja. Aber es war eine gemütliche Atmosphäre und ich hatte keinen Bock mehr auf Zigarette danach. Ja. Ja, so war das. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ja, und was hast du letzte Woche gesagt? Oder was letzte Woche, letzte Folge? Wie? Na, du hast von Alkoholproblemen, fängst du an zu palabern. Nein. Doch. Ne, und deswegen bin ich dir doch so über den Mund gefahren und habe gesagt, was redest du denn hier, was für komische Gerüchte ist das denn hier? Stefan, wir halten fest, nee. Wenn Marc einen über den Dost trinkt, dann interpretiert er das selber nicht als Alkoholproblem. Ja, damit, denke so kann man ich, es ist auch das sagen. Thema erschöpfend geklärt. Ja. Man kann sich nicht vernünftig mit euch unterhalten. So, warte, beide in die das? Ecke. Ihr geht beide jetzt in die Ecke. Ich erzähle kurz von meinen zwei. Genau, nochmal den Mundschutz rausnehmen. aber ich habe passend zum Eisstockschießen. Wo ist sag's da, dreimal hintereinander. Ja, genau. Alkoholproblem. Wo ist denn da die Abgrenzung zum Curling eigentlich? Oh, deutlich. Also das Curling, das muss man definitiv auf Eis machen, weil ja. Du schießt dort mit richtig schweren Granitsteinen. Mhm. Die Steine sind rund quasi, also sagen wir mal so abgeflachte Kugeln, aber sie gleiten unten auf einem sehr schmalen Ring nur. Also die Oberfläche, auf der sie gleiten, ist sehr gering, was dafür sorgt, dass durch die Schwere des Steins das Eis darunter leicht anschmilzt und sie gleiten quasi auf einem Wasserfilm. Richtig. So, das zum einen. Zum anderen, beim Curling hast du keine Daube. Das ist beim Eisstockschießen quasi wie beim Bull das Schweinchen. Also etwas, was man irgendwie treffen muss oder wo man mit seinem Stock ganz nah ran muss. Mhm. Die Daube wird beim Eisstockschießen standardmäßig auf ein Kreuz gelegt, also auf der gegenüberliegenden Seite der Bahn. Also von der einen Seite schieße ich und auf der anderen Seite ist diese Daube. Und ich kann die dann eben bewegen, wenn ich sie mit meinem Stock treffe. Ja, ich sollte natürlich dafür sorgen, dass sie auf der Bahn bleibt. Sollte die Daube an die Bande kommen, dann wird sie zurück auf das Kreuz gepackt, was strategisch sehr interessant sein kann, je nachdem, wo die Stöcke irgendwie gerade sind. Und beim Curling hast du das alles nicht. Da hast du zwar dieses Kreuz und du musst in die Mitte dieses Kreuzes irgendwie kommen. Also da gibt es keine Daube. Das ist ja eine Markierung. Des Weiteren hast du eine andere Zählweise. Hm. Und zwar ist es beim Eisstockschießen so, dass der Stein, nenne ich es jetzt auch mal, der am nächsten an der Daube dran ist, der bringt 3 Punkte, der nächste bringt 2 und der nächste bringt 1 Punkt. Also nur die ersten 3 Steine bringen tatsächlich Punkte. So, und beim Curling ist er da anders. Ich glaube, beim Curling wird so gezählt wie beim Buhl. Das heißt, da sind zwei Mannschaften, sagen wir mal Rot und Blau. Wenn der rote Stein jetzt näher an diesem Kreuz liegt beim Curling, dann macht er einen Punkt. Kommt danach gleich ein Blauer, dann kriegt die rote Mannschaft nur einen Punkt und gut ist. Und Blau eben gar keinen. Mhm. Sollten jetzt zwei rote Steine näher an dem Stein beim Curling liegen als der nächste blaue Stein, dann kriegt Rot 2 Punkte und so weiter. Wenn ich das für unsere Hörer weiter elaborieren soll, dann bitte melden unter oh mein Gott, ich hab's nicht verstanden.de. Genau. Unser Curling-Experte Marc steht Rede genau. Und Antwort. Ja, so oft ich wollte es gar nicht wissen. Dankeschön, weil ich wollte ja noch sagen, nach über 20 Jahren sind wir wieder Curling-Europameister. Und keiner hat es mitgekriegt. Läuft ja bei uns woran sportlich. Ja. Curling-Europameister, die deutschen Herren. Super. Cool. Gut, das Jubeln hört ihr da draußen genau. Jetzt nicht so. Ja, das war jetzt gerade die Pause für den Applaus. Richtig. So gut, ist das. Dann möchte ich kurz, ich war 2 Wochen in der Zukunft, Ich war mal in die Vergangenheit zurück. Die letzten 2 Wochen viel in der Zukunft gewesen, heute auch krass, gerade eben erst wieder. Und zwar kennt ihr bei Rewe diese Scanner, die am Eingang stehen? Ich habe jetzt mal zugegriffen und ich muss sagen, ey, einkaufen war noch nie so geil. Ganz easy. Marc guckt, hast du die schon mal gesehen, diese Dinger? Diese Handscanner, die bei Rewe am Eingang. Scan and Go oder sowas. Ja. Also man muss an einem Bildschirm, das ist so ein Touchscreen, da klickt man nur auf den großen grünen Button Ausleihen. Dann leuchtet einer dieser Geräte, die sind dann so in Halterungen, da leuchtet die Halterung grün, nimmst dir so ein Gerät raus und dann läufst du mit deinem Einkaufswagen und diesem Gerät in der Hand durchs Regal, packst Sachen ein, scannst die und wenn du fertig bist, gehst du zur Kasse, sagst auf dem Gerät bezahlen und scannst den QR-Code an der Kasse nur noch, an der Selbstbedienungskasse oder bei der Kassierer kannst du wahrscheinlich auch machen und dann bezahlst du deine Artikel. Das heißt, anders als andere Einkaufsprozesse, wie zum Beispiel im Decathlon, wo du die Artikel dann an der Kasse durchjagst einzeln, machst du das schon während des Einkaufs. Kannst dann auch die Mengen festlegen, kannst Sachen da rausnehmen. Also richtig, richtig cool. Kannst Coupons einlösen. Mhm. Es ist also auch relativ einfach, wenn man sich umentscheidet. Das heißt, man hat einen Artikel reingetan, man nimmt den dann wieder raus. Du hast eine Liste, du hast einen anderen Screen. Genau, und auf dem Touchscreen siehst du die Artikel und dann kannst du einfach ein X drücken, kannst du wieder rausnehmen. Alles klar, okay. Das dann darf man natürlich nicht vergessen, weil sonst Betrug oder Diebstahl, ihr wisst Bescheid. Ja, ich glaube, da gibt es schon eine große Lücke, ne? Also wer es drauf anlegt, der kann da bestimmt den ein oder anderen Artikel mitnehmen. Ja, ich war heute um 18 Uhr im Rewe und es war, es sind, glaube ich, 6 Expresskassen, also Selbstbedienungskassen. Oh, das ist viel. Ja, und 2 richtig echte Kassen, wenn ich nicht eine übersehen habe, und nur eine echte Kasse war besetzt. Ja, aber bei mir ist es so, dass meistens die Selbstbedienungskassen nur auf sind, wenn wirklich alle 3 Kassen auf sind und voll ist, weil da ja auch ein Mitarbeiter stehen muss, ne? Also die, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ja, ja, also, aber dann gibt es ja jetzt das normale Einkaufen. Also du gehst an die Kasse, der Kassierer scannt jeden Artikel, du bezahlst. Dann gibt es die Selbstscannerkassen, wo du selber quasi die Artikel scannst und bezahlst. Ja. Und dann gibt es jetzt deine Variante, wo du während des Einkaufs schon quasi das Ganze einscannst und dann bezahlst. Ja. Okay. Das ist sehr cool, weil du während des Einkaufens auch schon die Summe siehst, die du bezahlen wirst. Hm. Wir müssen dann natürlich noch das Gegenmodell ausprobieren, nämlich den intelligentesten Einkaufswagen der Welt, den man bei Edeka ausleihen kann. Wo du, hatte ich euch von erzählt, da hast du einen Einkaufswagen und da ist auch irgendwelche Technik drin und da hast du so einen großen Arm, der bis über den Kopf reicht und da ist irgendwie eine Kamera drin. Das heißt, du legst nur etwas in den Warenkorb rein und zack, wird das Ding automatisch gescannt und vermutlich immer da laufen. Ist das in Berlin schon irgendwo benutzbar? Ja, ja. Ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Sicher. Ah, ja. Habe ich euch gesagt, schöne Weide, dort, wo ich die Mystery Box gefunden hatte. Ja. Hm? Okay, aber wahrscheinlich. Und das ist nicht der einzige. Das ist nicht der einzige. Ich hab's noch nicht gesehen. Einen geben. Okay. Dann ich habe noch ein zweites. Berlin ist groß. Ja, ja. Und noch ein zweites Rewe-Erlebnis. Also bei uns haben sie so einen niegelnagelneuen Rewe. Also sie haben bei uns einen Rewe grundsaniert und gleich mit den neuesten Angeboten und den neuesten Technologien ausgestattet. Und eine andere Sache, die ich da entdeckt habe und auch sehr interessant fand für Salatboxen. Und zwar hast du eine Salattheke, nimmst dir eine Pfandbox, machst den Salat in deine Box rein, machst den Deckel zu und gehst dann bezahlen. Und dann bringst du deinen Salatbecher beim nächsten Mal wieder mit und gibst den ab. Ach so, ist es diese Theke, wo die offenen Salate liegen, wo du dir selber was machst? Ja, ja, das habe ich auch schon mal gesehen, ja, stimmt. Fand ich auch sehr interessant. Sehr gut. Wird auch Zeit. Auch Zukunft. Ja, definitiv. Dann eine andere Sache, wo ich euch mal fragen wollte, was ihr davon haltet, ist die sogenannte Tethered Cap. Oder zu Deutsch, der Scheißdeckel, der an der Flasche festklebt. Ja, unmöglich. Könnt ihr euch den, also ich habe mal versucht, mir den Sinn irgendwie vors Auge zu führen und habe eine Vorrecherche dazu gemacht, in der ich ermitteln konnte, dass ein Hersteller einer Getränkeflasche sagt, dass 90% der Flaschen mit Deckel zurückkommen. So. Jetzt die Frage, warum ist der Deckel an der Flasche fest? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Idee. Schön ist auch, weil Stefan nimmt gerade einen Schluck aus seiner Tasse und auf dem Schriftzug war für uns, für René und mich jetzt zu lesen, weil du dumm bist. Habe ich extra nicht auch mal. Hurra, Stefan. Du kannst ja doch witzig sein. Aber es macht doch überhaupt keinen Sinn. Was steht da drunter noch? Warte mal, du hast keine Brille auf. Wie gern ich das antworten würde. Ja. Ja, aber für die letzten 10% kann es doch nicht sein. Da gibt es doch eine Variante, wo man effektiver oder einen größeren Wirkungsgrad erzeugt, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also mein Punkt ist tatsächlich, wir müssten mal da eine explizite Recherche irgendwie starten, vielleicht mal zur nächsten Sendung, dass wir sagen, wir versuchen mal herauszufinden, wer sich was dabei gedacht hat. Es muss ja einen Plan dahinter geben. Also, ich bin noch nicht dahinter gestiegen. Also mit gesundem Menschenverstand komme ich auch nicht drauf. Ich habe es auch so gehört, wie René es gesagt hat, da bei der sozusagen Rückgabe dieser Flaschen oder Entsorgung der Flaschen der Deckel in vielen Fällen fehlte. Und nein, in 90% der Fällen ist der Deckel da. Ja, aber in 10% halt nicht. Und dagegen gab es halt dann irgendwie eine EU-Initiative. Aber wir haben viel größere Probleme. Ja, natürlich. Aber das ist ein kleines Problem. Was sich ganz schnell lösen lässt. Ja. Lasst uns die Autos in Glitzerlack anstreichen, dann passieren weniger Unfälle. Dann sieht man die besser, ja. Alle in Pink. Metallic-Lackierungen erhöhen den Wiederverkaufswert, weswegen die Berliner Polizei nämlich von ursprünglich weißen Autos auf silberne Autos umgestiegen sind. Früher waren die Autos irgendwie grün beklebt auf weißer Lackierung, jetzt sind sie blau beklebt auf Metallic-Lackierung, einfach weil die dann einen höheren Wiederverkaufswert haben. Wer kauft schon gerne ein Polizeiauto? Doch, das ist schon in Ordnung. Ja? Aber die Frage ist, wer kauft gerne ein weißes Auto, wenn er auch ein silbernes haben kann? Tja. Seid ihr bereit für noch ein Zukunftsthema? Ja, gerne. Ich habe noch was erlebt. Unbedingt, wir sind nicht zum Spaß hier. Ich war an der Tankstelle. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich einen Paketdienstleister, den ich oft nutze, dass ich sehr zufrieden bin, wie reibungslos das funktioniert. Mit dem Handy zu Hause die Adresse eintippen, in den Laden gehen, Paketchen und QR-Code vorzeigen. Und fertig ist die Soße. Der Zeitaufwand liegt bei 4 Minuten, inklusive zur Tankstelle laufen. Naja, und was mir da aufgefallen ist, ich habe beim letzten Mal keinen Bon bekommen und fragte dann, was mit dem Bon ist. Und da wurde ich auf ein Gerät verwiesen, was vor mir stand, wo ich meine Karte rangehalten habe. Und da war ein QR-Code. Und der QR-Code, wenn man den scannt, hat man seinen Kassenbon auf dem Handy. Und zwar das Ganze heißt der Digibon auf sprint.bon. Und dann kannst du, wenn du den quasi, also das, du rufst eine Webseite quasi auf, wo der QR-Code zu sehen ist. Und kannst den dann dir sogar per Mail irgendwo hinschicken lassen. Also Sprint-Tankstellen. Sprint, genau. Du warst jetzt bei einer speziellen Tankstelle und die haben ein eigenes System. Offenbar ist das kein Standard, sondern ein eigenes System, ja. Sprint, ich habe es ja verraten. Ja. Weil eine Aral-Tankstelle haben wir nirgendwo. Oder Jet gibt's ja auch noch. Shell. Sonst wäre ich nämlich auch zu Shell gegangen, ja. Ja. Obwohl ich glaube, was komisch ist, der Stand halt bei uns steht total an der Sprint-Tankstelle. Ja, das ist ja wie mit den Supermärkten. Das sind ja Ketten, die verschiedene Marken haben. Ja, ja, fand ich total geil. Und eine andere Sache, ich habe neulich in einem Hochhaus an der Tür geklingelt und da war ein Bildschirm statt einer Klingel unten an der Tür. Ja. Und dann konnte ich anklicken, welche Etage. Und dann konnte ich den Namen auswählen, wo ich klingeln will. Und dann musste ich noch den Klingelbutton drücken. Das ist ein richtiger Touchscreen gewesen. Auf dem lief eine Applikation. In genau der Reihenfolge? Das macht für mich keinen Sinn. Ja, ich musste erst die Etage, fand ich auch tricky. Aber ich weiß doch gar nicht, wer auf welcher Etage. Fand ich auch tricky. Ich kann demnächst mal nochmal auf die Spur gehen, ob es möglicherweise noch andere Wege auf dieser Ich wollte gerade sagen, möglicherweise hast du es nicht perfekt richtig gemacht. Ja, schlecht recherchiert. Aber so ähnlich, und da kommen wir ja im neuen Jahr zu, ist es ja mittlerweile auch mit modernen Fahrstühlen, wo du vorher sagst, wo du hin willst, bevor du den holst. So modern ist das gar nicht. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gehört, dass es Fahrstühle gibt, wo du draußen deinen Fahrtwunsch angibst und die Fahrstühle dann so sich organisieren, das ist meist, wenn es mehrere gibt, dass du halt, dass der Verkehr da läuft. Naja, das Ziel ist schon, die Wartezeit so gering wie möglich zu halten. Ja, genau, bevor der Fahrstuhl aus der 10. in die 2. fährt, um dann in die 7. hochzufahren und wieder runter in die 3. Genau. Ja, es hat noch andere Hintergründe, weil das wird meist auch benutzt, wenn es mehrere Fahrstühle in einem Schacht gibt. Aber ja, genau, also ich habe das ausschließlich dabei gehört, weil bei einem einzelnen Fahrstuhl macht es keinen Sinn. Nee, da bringt es nicht viel. Nee, da ist es so, da wird immer der Reihen, also die Nummer, immer die nächstniedrige Nummer, die gedrückt wurde, wird angefahren. Ja, aber wie gesagt, da haben wir ein bisschen was vorbereitet, da kommen wir im neuen Jahr zu, da freue ich mich schon drauf. Wusste ich nicht, dass wir da das Fahrstuhl haben. Da werden wir, so habe ich es mir vorgenommen, auch in den neuen Amazon Tower mal gehen, der ja jetzt demnächst eröffnet. Nimmst du uns da mit, Stefan? Ja, wenn ihr wollt. Man darf Kinder mitnehmen, ist kein Problem. Wollen wir einen Platz verlosen? Meet and greet mit euren Podcast-Buddies hier. Einer kann auch mit. Wir haben noch ein 4. Mikrofon. Genau. Ja, mal gucken. Aber Zukunft hast du gesagt, René. Ich habe noch ein Zukunftsthema, aber du kannst erst, wenn du eins hast. Na, Zukunft eher nicht. Eher traurige Vergangenheit. Weil warte, dann schiebe ich den noch schnell rein, weil der ist schnell gemacht. Ja, ich muss dann die Stimmung leider kippen, aber das ist ein Link-Tipp. Das ist ein Link-Tipp. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen von Morpheus. Den habe ich, glaube ich, neulich schon erwähnt. Ja. Morpheus. Morpheus, genau. Als wir über Amazon sprachen. Und der hat ein interessantes Video zum Thema Video-KI gemacht. Und zwar hat er in 50 Minuten mal gezeigt, was jetzt aktuell, Dezember 2024, KI-technisch in der Videogenerierung möglich ist. Und das ist, also da fällst du aus den Latschen. Heute bei mir auf Arbeit hat ein Kollege da einfach auch mal so einen kurzen Versuch gemacht und hat sich ein, dass ich irgendwie 30-sekündiges Video irgendwie erstellen lassen, zwei sogar. Und zwar, das erste war, zeig mir mal eine Tanzveranstaltung im KitKat Club, das war das zweite Video. Das erste war im, mein Gott, das weltberühmte Ding, wo sie immer alle rein wollen. Moulin Rouge? Berghain. Berghain, natürlich, im Berghain. Und hat er da gerödelt und dann hat er uns tanzende Menschen gezeigt und hat so einen Kameraschwenk einmal hin und wieder zurück. Bei genauerem Hinsehen hast du gesehen, ja. Moment, da bei ein paar Bildern hat der eine Kerl da, hat da irgendwie auf einmal drei Arme und Gesichter zeigt er irgendwie so gut wie gar nicht. Wenn man da genau hingesieht, dann sieht man noch, okay, das ist tatsächlich generiert. Aber auf den ersten Blick sieht es turborealistisch aus. Mit welcher KI? Es war unaussprechlich. Pikalet, Luma. Runaway. Keine Ahnung. Egal, guckt euch auf jeden Fall das Video an. Wir verlinken es in den Shownotes, weil das ist wirklich sehr sehenswert und teilweise, die einen werden es erschreckend finden, die anderen werden höchst begeistert davon sein. Und ich möchte an der Stelle nur daran erinnern, das ist tatsächlich das Schlechteste, was Video- und KI-technisch heutzutage möglich ist. Das heißt, es wird sich krass entwickeln. Wenn man überlegt, was in den letzten 4 Jahren in der Bildgenerierung passiert ist, dann können wir uns warm anziehen, was da auf uns zurauscht. Ja. An der Stelle mal Grüße an Ben, dem jetzt wahrscheinlich die Ohren klingeln. Ja. Ben macht nichts mehr selber. Der atmet nicht. Ich dachte, der lässt atmen. Nein. Genau, warte, das war auch Zukunftsthema haben wir auch. Ja, das war so meine Zukunftsereignisse. Ich habe mich total cool gefühlt die letzte Woche, sowas alles erleben zu dürfen und zu wissen, dass ja, es gerade jetzt stattfindet. Mhm. Schön. Und jetzt, Stefan, zieh die Stimmung in den Keller. Soll ich? Ja, na los. Oder hast du noch was? Ich kann erst noch mal ein bisschen über Glühwein erzählen. Ja, Glühwein habe ich mir notiert, Marc. Was gibt es denn zum Thema Glühwein? Also in den letzten 2 Wochen war es ja nur endlich möglich. Und wir haben ja auch gesagt in der letzten Folge, na, wir wollen noch nicht über Weihnachten reden. Jetzt können wir so langsam anfangen. Ich starte mal mit dem großen Thema Weihnachtsmärkte. Ich habe 2 besucht bei uns hier in Neukölln. Obwohl der erste, der ist gar nicht in Neukölln. Das ist schon, was ist das? Treptow-Köpenick. Und zwar Spätsche Baumschulen, Weihnachtsmarkt. Und da waren wir wieder. Und das war ein ganz großes Hallo. Da gab es ganz leckeren Glühwein, so den normalen. Also du gehst da ran in den Stand, dann heißt es, was willst du denn haben? Heidelbeere oder Traube? Und dann denkst du, Traube. Wein wird aus Trauben gemacht. Das ist ein ganz normaler Glühwein. Also hätte man nicht extra sagen müssen. Man hätte auch sagen können, ja, willst du einen normalen Glühwein oder willst du mal Heidelbeer probieren? Und wir haben Heidelbeer-Glühwein getrunken, 2, 3. Und das war echt eine Offenbarung. Es war echt super lecker. Überhaupt kann ich, wie auch im letzten Jahr, diesen Weihnachtsmarkt nur empfehlen, weil er ist zwar gut besucht, 8 € Eintritt, ist auch nicht so wenig, ja. Aber schönes Rahmenprogramm, große Livebühne von RBB 88.8. Also Funk ist hier, Radio ist auch da vor Ort. Und es ist zwar gut besucht, aber es ist auch weitläufig, das heißt, es verteilt sich ganz gut. Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, nämlich Tina und ich haben dort tatsächlich einen kleinen Stand entdeckt von meiner Tanzschule. Das Tanzstudio im Süden, das wussten wir gar nicht, hat dort tatsächlich einen kleinen Stand gehabt mit einem großen Fernseher, wo sie dann irgendwie Ausschnitte aus so ihren Tanzveranstaltungen irgendwie gezeigt haben und dann eben auf Kundenfang waren. René hat eine Zwischenfrage. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Ja. Die Frage ist, was hat der Liter Glühwein gekostet? Der Liter. Nun, das kann ich Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viel Glühwein man dort bekommt, wenn man seine 2,50 Euro bezahlt. 2,50 für einen Becher wahrscheinlich, so einen normalen kleinen 0,3. Plus ja, 0, irgendwas. Ja, okay. Also ein halber Liter wird es ja nicht gewesen sein. Das klingt ja noch okay, ja. Ja, ja, klar. Und, okay. Die Anmerkung? Die Anmerkung, möchtest du erst die Weihnachtsthema zu Ende erzählen oder ich habe was zum Thema Tanzen, weil du gerade die Tanzschule erwähnt hast. Tanzen. Naja, solange wie Stefan nachher noch zum Stimmung runterziehen kommt. Ja, ich will die Stimmung runterziehen. Ist ja Weihnachten. Lass uns jetzt kurz verabreden, Marc. Wenn du fertig bist mit Weihnachtsfeier, dann frag mich doch mal, was es zu Thema Tanzkarte erzählen gibt. Ach ja, was hat es denn damit auf sich, René? Das frage ich mich Zeit. Naja, ich bin ja quasi fertig. Ich wollte nur sagen, das war da ganz toll. Ja, ganz genau. Und der andere, da sind wir ehrlich gesagt nur so kurz rüber, weil in Neukölln gibt es einen Kiez, wie heißt denn das? Auf jeden Fall gibt es dort an der Karl-Marx-Straße den Richard-Platz. Und der Richard-Platz, da ist dann quasi Alt-Britz. Das ist so der alte Stadtkern von Britz. Und dort gibt es jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Und der findet auch tatsächlich nur an einem Wochenende statt. Ich glaube, nur an zwei oder drei Abenden. Und der ist wahnsinnig beliebt und dadurch auch wahnsinnig voll. Also wenn man dort wirklich hingehen möchte, vielleicht sogar noch mit Kind und Kegel, sollte man sich das gut überlegen, weil mit einem Kinderwagen dadurch oder mit kleinen Kindern, ich glaube zu später Stunde, also wenn es schon dunkel ist, so ab 19:30, 19:30 abends, da kann es schon anstrengend werden. Dann bitte versuchen, irgendwie an den Rennern irgendwie zu bleiben. Es sei denn, ihr habt in der U5 mit dem Kinderwagen schon geübt. Genau. Das ist natürlich das Nächste, was ich sagen wollte. Mann, ey. jedenfalls, wenn man dorthin will und so eine Menschenmassen nicht mag, dann bitte darauf achten, dass es draußen noch ein bisschen Tageslicht gibt, dann ist es noch nicht ganz so voll. Aber ansonsten auch wirklich ein Besuch wert. Und damit ist das Thema von meiner Seite aus auch schon wieder erschöpfend behandelt. Und damit frage ich mich doch, René, was hast du denn mit Tanzkarten zu schaffen? Ja, möchte ich auch mal gern wissen, René. Da würde ich gerne mit einer Gegenfrage antworten, Marc. Weißt du denn, was eine Tanzkarte ist? Ja. Du weißt, was eine Tanzkarte ist? Ja. Steht okay, da drauf, was man kann? Okay, Stefan, gut, weiter. Eine Tanzkarte ist quasi eine Liste mit leeren Plätzen. Das heißt, du gehst zu einer Tanzveranstaltung, sagen wir mal auf einen Ball. Ja. Ja? Und du bist eine junge Dame. Ja. Und dann kommen die Herren vorbei und sagen, ich würde ganz gerne mit ihnen tanzen etc. Und dann schreibt sie den Namen auf ihre Tanzkarte, wenn sie denn mit dem tanzen möchte. So, und für jeden einzelnen Song, der dort gespielt wird, hast du einen Listeneintrag. Genau. Auf dieser Tanzkarte. Verrückt, oder? Also gibt es das heute auch noch? Woher kennst du das, Marc? Ich kenne das aus Film, Funk und Fernsehen, weil ich habe meine Bildung aus der Glotze. Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Und aus der Bildzeitung. Ganz genau. Und ich habe es tatsächlich irgendwie in einem Film irgendwie mal gesehen und dieses Konzept, glaube ich, sofort durchdrungen und verstanden. Ja, nee, so wie du original, wie du beschreibst, die Männer können sich auf der Tanzkarte der Frau eintragen lassen. Und dann weiß die Frau, mit wem sie zu tanzen hat. Also bald dann der Song aus der richtigen Kategorie kommt. Also es ist ja festgelegt. Wie Marc schon sagt, das ist ja eine Tanzveranstaltung. Ja. Der DJ hat schon quasi seine Liste offengelegt zu Beginn. Du weißt, welche Lieder in welcher Reihenfolge kommen. Mhm. Und wenn ihr auf Wikipedia schaut, dann sieht man da sogar eine Tanzkarte von 1912 abgebildet. Kann man sich mal angucken, wie sowas ist. Also früher war das Gang und Gäbe. Ja. Das war auch, diese Tanzveranstaltungen waren auch, glaube ich, gerne dafür genutzt, um etwaige langfristige Verbindungen anzubahnen. Speed-Dating. Also, ach so, ist das so? So heißt es heute. Wenn du so wollt. Also es gab wohl auch eine Ballspende für die Frau, was dann so ein kleines Geschenk und die Tanzkarte waren, so hat die Frau am Eingang bekommen. Aha. Mhm. Ja. Und dann auch noch eine Sache aus früheren Zeiten, was ich auch total interessant fand, war eine Damenkarte. Wisst ihr, was das ist? Damenkarte. Wir sind in einem Restaurant. Kannst eine Dame einladen, ein Getränk spendieren. Nee, es ist eine Speisekarte ohne Preise. Das Ach heißt, so. Ein Restaurant war früher natürlich der Mann der Wortführer gewesen. Und dann hat die Frau eine Speisekarte ohne Preise bekommen. Der Mann geht als erster in das Etablissement, also nicht so, dass er die Tür aufhält und die Frau geht dann durch. Nein, der Mann geht zuerst durch und sucht für sie beide einen Tisch aus. Hört gut also zu, was der Mann gegebenenfalls erklärt. Rücksprache, bitte? Es ist ja gut zu zuhören, was du jetzt erklärst, ne? Der Stefan, viel zu lernen er noch hat. Ja, nee, also der Mann geht zuerst rein und hält gegebenenfalls Rücksprache irgendwie mit dem Kellner und organisiert einen Tisch für sich und die Dame. Mhm. Dann kommt die Dame an den Tisch oder wird vom Kellner dann dahin geführt und dann zieht der Herr den Tisch und den Stuhl zurück etc. und so weiter. Brimborium, wie das damals eben so war. Kurz nach dem Krieg. Na, ich mache das immer anders. Also ich druck mir zu Hause die Karte aus und schreibe dann höhere Preise rauf und gibt das der Dame dann. Wunderbar ist, dass meine Tina hat eine neue Fernsehsendung für sich entdeckt, die heißt First Dates. Mhm. Kann man ruhig sagen, die läuft auf Vox und das ist quasi so eine Daily Soap. Das ist nichts anderes als wohl ein richtiger, echter Koch. In seinem Restaurant hat er regelmäßig da Fernsehteams und die laden denn da Paare ein, von denen sie der Meinung sind, die würden irgendwie gut zusammenpassen. Und dann treffen die sich dort und nehmen erstmal einen Drink an der Bar und versuchen sich da so ein bisschen kennenzulernen. Dann werden sie an den Tisch geführt, dann essen sie was etc. Und mal von diesem ganzen Dating abgesehen, ist es so, dass am Ende dann die Rechnung auf den Tisch kommt. Mhm. Und, soweit ich das bisher gesehen habe, ist dann meistens der Mann derjenige, der sagt, ich würde das dann gerne übernehmen und würde dich zum Essen einladen. Und ich habe mir schon ein ums andere Mal vorgestellt, wie da jemand sitzt und sagt, nicht mal, dass er sagt, ja, nee, wir teilen die Rechnung, sondern dass er die Dame einfach dazu anhält, dass sie es doch bitte bezahlen möge. Wir haben die letzten 1000 Jahre immer die Rechnung bezahlt. Ja. Nee, aber das ist ein spannendes Thema. Ja. Hatte ich nämlich neulich auch mit einer Freundin die Diskussion, weil wir uns so über dies und das unterhalten. Du zahlst. Nein, doch du. Nee, also das ist, sie sagt auch, sie sieht das schon teilweise ein bisschen. Gerade beim ersten Date findet sie das gut, wenn der Mann bezahlt, aber sie sagt auch, bei den weiteren würde sie auch mal bezahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Sowas sagt doch nur jemand, der nur erste Dates hat. Na, das ist ja jetzt unterstellst du eher was. Nein, also ich glaube auch, die Zeit ist schon etwas andere. Das, was Marc gerade im Restaurant beschrieben hat, ist ja auch gehobene Gastronomie, also nicht eure Dönerbude um die Ecke. Nein, das ist ja schon lange überholt. Ja. Gehobene Gastronomie ist ein Dönerladen, wo man sich auch reinsetzen kann. Mhm. An der Stelle Grüße an Michel. Wir haben es wieder geschafft, unseren Döner zu essen. 16% Mehrwertsteuer und Klos für umsonst. Mhm. Ah nein, wir wissen ja, die Klos müssen nicht umsonst sein. Aber wehe wenn, dann gehe ich 5-mal. Richtig, dann ist der Preis mit drin. Ja. Genau. Ich habe neulich wieder den Döner für 5 Euro gegessen, den gibt es noch. Eieieiei. Ja, der schmeckt auch wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Der schmeckt nach 5 Euro. Schmeckt wie 5 Euro. Nee, wie lange die Zeiten her sind, dass ich mit dem Döner in der Hand die Straße lang gehe und eine Spur an Dönerfleisch und Salat hinter mir herziehe. Ich habe mich wirklich, das war zurück in die Vergangenheit. Und jetzt, Stefan, kannst du für schlechte Laune sorgen, weil du hast ja gesagt, das hat mit Vergangenheit zu tun. Stefan, wir haben jetzt richtig Bock auf schlechte Laune. Wirklich? Los, komm, ich kann noch was Süßes sagen, weil es ist ja Weihnachtszeit und ich habe zwar nicht aus Berlin, aber aus meiner eigentlich Zweitlieblingsstadt Wien habe ich eine schöne Meldung gesehen und zwar gibt es in der Vorweihnachtszeit immer ein Teddybär-Krankenhaus. Was stellt ihr euch darunter vor? Ja, das ist ein Laden, wo man seinen Teddybär hinkriegt und der wird dort repariert. Es geht in die richtige Richtung. Also es ist schon ein Krankenhaus, wo halt sich die Leute, zum Beispiel Studierende der Medizin, Zeit nehmen und auch echte Ärzte. Und Kinder können da hinkommen mit ihren Tieren, mit ihren Kuscheltieren. Genau, mit den Kuscheltieren, mit ihrem Teddy und so weiter. Und da gibt's halt eine echte Aufnahmestation, Notfallambulanz, eine Zahnklinik, OP-Säle. Und man kann EKG und Computertomographen nutzen. Eine Zahnklinik für Teddybären. Ja, toll, wie da schon das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom trainiert wird. Der Hintergrund, mein Teddy hat ganz tolle Schmerzen. Richtig. Nee, der Hintergrund ist natürlich, das soll den Kindern so die Angst vor Ärzten nehmen, ne? Und da können die ja alles mal ausprobieren. Und das fand ich eine richtig coole Meldung. Und komisch, dass ich noch keinen Zahnarzt gefunden habe, der sowas machen würde. Wirklich? Ja. Hm. Ihr könnt eure Tätis gerne bringen zum Zahnarzt. Naja, kann man doch mal vorschlagen. Der Trick ist, wenn du vor Angst vom Zahnarzt hast, leihst du dir irgendwo in der Nachbarschaft ein Kind aus, ein kleines, und gehst mit dem zusammen zum Zahnarzt. Genau, das kann man auch machen. Ich glaube nicht, dass ein Zahnarzt in Gegenwart eines Kindes das volle Programm durchzieht. Genau. Da empfinde kennst ich noch du mal die den, Zahnärzte aber schlecht. Den Film The Dentist, ein sehr schöner Horrorfilm für alle, die gerne Dentist. Zum Zahnarzt gehen. Schon sehr alt. Marc kennt den bestimmt, oder? Nein. Nein. Schon sehr alt. Marc kennt den bestimmt. Der muss aus einer Zeit sein, als ich noch nicht so gerne zum Zahnarzt gehe. Ah ja, aber ich sag gleich, ist ein Horrorfilm. Ne? Also. Hab ich so rausgehört. Ja. Als du sagtest Horrorfilm, wusste ich, es ist ein Horrorfilm. Ja, ich habe auch so was Ähnliches gedacht. Ja? Ich glaube, wir haben beide den Intelligenztest bestanden, Stefan. Du kannst mit uns also... Apropos Intelligenztest. Ja. Stefan, wie wäre es, wenn du uns jetzt ein bisschen die Stimmung verhagelst? Kann ich, ja. Wann habt ihr zum letzten Mal die Telefonauskunft angerufen? Achso, die gibt's nicht mehr. Richtig. Diese gibt es nicht mehr? Warte, kannst du mal warten, bis wir die Frage beantwortet haben? Warte, ich überlege. aus Versehen mal mit 12. Oh, krass. Also ist ja auch schon 50 Jahre her. Eben. Nein, Marc. Oder 51. Marc hat recht, kennt einer die Nummer noch von der Telekom? 11833. 11833, genau. Was ist die 11880? Das war eine private Telefonauskunft von einem eigenen Anbieter. Die war wohl stärker, die Werbung. Ja, wer hat die nochmal gemacht? War das nicht Verona Feldbusch damals noch? Da wären sie geholfen? War das doch, oder? Da wären sie geholfen. Richtig gut. Die ehemals Klicktel. Ja, 20 Cent hat es damals gekostet, zuletzt 1,99. Boy. Ja. Da ist ja eine Erotik-Hotline günstiger. Ja, aber absolut. Lifehack. Da rufe ich doch lieber an, wo sie mir was Nettes sagen, wo ich auf jeden Fall immer einen richtigen Anschluss kriege. Ja, kannst du mal kurz im Telefonbuch die Nummer von meiner Mutter raussuchen? Ja, ist doch clever, oder? Nein. Es gibt aber, so wie Marc sagt, es gibt weiterhin 50 Mitbewerber, die noch Auskunftsdienste anbieten. So ist das. Ja, ach, Auskunftsdienste heißt das heute für 1,99. Na komm, Mäuschen, so mir mal deine Nummer raus und lass dir schön Zeit. Papa hat es nicht eilig heute. Wenn Marc, bist du jetzt angekommen? Oder? Marc ist ja. Ich wisch mir noch ein bisschen den Sabber aus dem Mundwinkel, aber du kannst jetzt weitermachen. Genau. Marc geht jetzt einfach raus und du willst er ist in einer Stunde wieder da. Genau. Immer müsst ihr so übertreiben. Ein zweites Telekommunikations-Service-Ding wird auch beendet zum Jahresende. Könnt ihr. Das ist richtig. Ja, hast du es im Kopf? Was ist es? Warte, lass uns, Marc, du hast einen Tipp, ich habe einen Tipp, damit wir es jetzt. Nein, ich habe keinen Tipp. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es noch ein zweites gibt, aber ich weiß nicht, was es ist. Sei mal kreativ, was wird denn abgeschaltet? Kann nur eine Sache sein. Habt ihr garantiert früher auch benutzt, in letzter Zeit nicht mehr. Was hat man früher gemacht, wenn man jetzt. Ach so, die Zeitansage. Das auch, genau, die wird auch eingestellt. Ach, dann sind es ja drei Sachen. Richtig. Früher hat man doch, wenn man jetzt einen Telefontarif hatte und zum Beispiel. Hat die Wechselnummern, die Wechselvorwahlen. Ja, die heißt. Ja, es gibt doch ganz viele. Call by Call. Ach, Call by Call, das stimmt, genau. Ja. Das gibt's nicht mehr. Das wird jetzt auch endlich eingestellt, weil es sich nicht mehr lohnt. Es lohnt sich nicht mehr, genau. Es gibt ja Messenger, die man jetzt nutzen kann, also genau, ne? Sind wir jetzt gerade bei unserer Rubrik Dinge, die es nicht mehr gibt? Ja, das würde dazu passen, ne? Ich fand übrigens interessant. Das ist hier eine Rubrik? Wir sind gerade in einer Rubrik. Also es ist eigentlich so, dass die Telekom seit einigen Jahren schon nicht mehr dazu verpflichtet ist, Call by Call bereitzustellen. Sie hat es aber trotzdem gemacht und jetzt ist vorbei. Na? Ja, was wird denn noch, wovon müssen wir uns noch verabschieden? Gab es heute zum Beispiel gerade eine Meldung? Für Berlin. Die Pyramiden? Die Pyramiden werden abgeschafft. Das heißt, ach so, ja, wir müssen uns verabschieden von den kostenfreien Museumsbesuchen jeden ersten Sonntag im Monat. Absolut richtig. Ne? Adieu. Hat es einer von euch genutzt mal? Ich wollte. Leider nein. Im Januar. Nein. Eine Freundin hat es noch zum letzten Mal benutzt. Ich hätte es gerne gemacht, aber René hatte nie Zeit. Ja, genau. Ja, René ist Sonntag ja ist auch immer ein ungünstiger Tag gewesen. Ja. Bei also, Sonntag liege ich in der Waagerechten. Um die Zeit, ja. Ja, also ich finde es eine schöne Sache, gerade für Menschen, die wenig Geld haben, ist es, glaube ich, sehr lukrativ. Ich fand es eine schöne Sache. Ja, genau. Endlich mal einer, der aufpasst. Ja. Wunderbar. 80 Museen konnte man, also die da mitgemacht haben, ne? Und interessant fand ich, es geht ja insgesamt um Sparmaßnahmen vom Berliner Senat, die 3 Milliarden Euro betragen. Und allein der Museumssonntag war mit 2 Millionen Euro subventioniert. Aber das heißt, jetzt haben die Museen nicht auf ihre eigene Kappe genommen? Nein, das war ja subventioniert. Das heißt, die Museen haben einfach für den Sonntag Kohle bekommen, so yep. Pi mal Daumen, was sonst an so einem Sonntag gelaufen wäre. Naja, das sind doch staatliche Museen, sagt man? Staatliche, ein großes Museum. Ein staatliches Museum. Die staatliche ist ein staatliches kleiner, Museum. Aber feiner Unterschied. Genau, ich weiß. Deswegen habe ich ja gefragt. Richtig, nee, weil die sagen ja nicht einfach, okay, ihr könnt jetzt alle kostenlos hier rein sonntags. Ich dachte wirklich, die Museen haben gesagt, ey, wisst ihr was? Nein. Wir fänden es cool, wenn ihr ein bisschen Bildung abbekommt. Weil das Naturkundemuseum zum Beispiel prescht auch sehr oft mit Bildungsangeboten, mit kostenfreien nach vorne. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt echt gedacht, das geht von den Museen aus. Das ist doch genauso wie das 49-Euro-Ticket. Das ist ja auch im Prinzip nur ein vom Staat subventioniertes Ticket. Ja, das 49-Euro-Ticket kostet ja 56 oder 59? 58. Oder? 58 waren es. Marc? Ja. Richtig. Ja, und da kommen wir jetzt auch wieder den Bogen zu Berlin spannen. Denn vorhin gab es die Meldung, ab sofort kann das 29-Euro-Ticket nicht mehr gekauft werden. Was ist mit, das den, richtig. Was ja. mit den Jahresabos? Das steht noch nicht fest. Die laufen noch. Also wir wissen nicht, wann sie es auslaufen lassen. Also das Jahr ist sicher oder nicht? Nee. Naja. Also gar nichts ist sicher. Die haben mich gerade aus einem anderen Tarif rausgeholt. René, wir müssen mal kurz unsere Hörer abholen. René ist ja einer, der das 29-Euro-Ticket abonniert hat. Und da war es ja, als du es abonniert hast, Pflicht für ein Jahr, das zu abonnieren, ne? Ja. Genau. Und normalerweise muss man ja. Ich habe mein ganzes Leben darauf jetzt ausgerichtet, auf dieses eine Jahr für 29 Euro zu fahren. Ich denke, das wird auch so bleiben. Die werden nicht einfach mittendrin das beenden können. So. Und wenn das passiert, Stefan, ich nehme dich mit, wir gehen beide zusammen dahin und dann erzählst du denen genau dasselbe, was du mir gerade gesagt hast. Wenn nicht, rufen wir Herrn Lenzen an. Ingo. Bingo. Ingo der Lenzen. Ja. No. Und ey, ich finde, wir haben heute so coole Übergänge. Da kommen ey, weißt du, wenn du so auf Übergänge stehst, dann weiß ich nicht, dann geh doch ins Verkehrsamt. Da kannst du an jeder Ecke einen Übergang machen. Ich hab hier so einen Zebrastreifen vor der Tür. Dann kann ich mich da auch hinstellen. Bleib mal rübergehen. René hat heute beste Laune. Richtig. Nee, er liebt es, weil wir bleiben ja beim Thema Verkehr. Verkehr ist genau mein Thema. Richtig. Ne? Ich habe total ausgefallenen Verkehr. Ja, richtig. Montag bis Sonntag. Montag ausgefallen. Was ist neu? Habt ihr das schon gehört in den Berliner Bussen? Ja, ich hab's gehört. Ja. Ich hab's gehört. Ich auch. Ich habe es auch. TikTok-Ansagen. Und ich wollte Applaus spendieren. Und die Ansage lautet so in etwa, Achtung, Telefonate, Musik und TikToks gehören ins Ohr und nicht über den Lautsprecher abgespielt. Das in Deutsch und Englisch. Ja. Und es ist ein Aufschrei geht durch die Stadt, eigentlich durch den gesamten Erdball. Na, endlich. Ja, aber das Ganze hat für mich ein Geschmäckle. Weil es gibt nämlich noch eine zweite Ansage in der U-Bahn, eine neue, die sagt, dass man die Türen nicht aufhalten soll, da die sonst kaputt gehen können und der Zug dann außer Dienst gestellt werden muss. Hast du die schon mal gehört, Stefan? Nee, aber sehr spannend. Ja. Genau, und die Ansage habe ich zuerst gehört und dann kam die TikTok-Ansage und dann war mein dritter Gedanke, wollt ihr mich jetzt hier umerziehen? Also, nein. Weil das sind ganz schön viele Anweisungen. Also ich fühle mich ganz schön belehrt. Gutes Thema. Also es gab ja davor auch schon Ansagen, so nach dem Motto, man soll achtsam sein, andere Leute brauchen vielleicht deinen Sitzplatz nötiger. Ja, stimmt. Oder halt dich fest während der Fahrt, ne? Ja, und das jetzt mit der Musik, ich finde, da sprechen sie vielen natürlich aus der Seele. Und ich glaube, innerlich haben viele applaudiert, als sie das zum ersten Mal gehört haben. Weil es halt auch ein großes Problem ist. Aber Stefan, wenn du derjenige bist, der laut Musik hört, dann sagst du, leck mich. Ich glaube nicht, dass das Problem liegt ja nicht daran, oder das Problem ist ja, dass es nur, also es ist ja kein Gebot. Also man muss es ja nicht, man muss sich ja nicht dran halten, sondern es ist nur eine freundliche, nette Aufforderung. Nehmt doch mal ein bisschen Rücksicht auf die anderen Fahrgäste. Genau. Und die Querulanten, die üblichen Verdächtigen, werden sich dann natürlich nicht daran halten. Die werden sogar jetzt sich noch bestärkt fühlen, gegen Regeln zu verstoßen, weil eigentlich ist es ja schon eine Frage des Anstands. Und wenn die Eltern das schon nicht ins Kind reinbekommen? Naja, also da zählst du ja jetzt eine Gruppe auf, ne? Aber wenn du mal, ich meine, fahr mal mit dem Bus oder mit der Straßenbahn im Berufsverkehr. Es gibt Leute, die telefonieren richtig laut. Es gibt Schüler. Und die sagen, die hören die Ansage und sagen dann, oh ja, das ist eine gute Idee. Entschuldigung, kann ich mal kurz zum Fahrer? Ich entschuldige mich mal. Nein, aber du weißt ja, was das Problem ist. Es gibt die Zahl der Menschen wird mehr, die Zahl der Fahrgäste wird mehr. Die Problematik ist ja auch die unterschiedlichen Kulturen. Ne? Also deswegen gibt es ja die Ansage, was ich gut finde, auch in Englisch. Normalerweise könnten es ja noch mehr Sprachen sein für Berlin, aber. Sollten es auch. Ja. Ich finde. Natürlich finde ich es traurig, dass es so eine Ansage geben muss, aber ich finde die gut. Also das ist mal für mich auch eine sinnvolle Ansage. Na? Ja, ich finde sie toll. Hätte, ja. Also das kommt Jahre, nicht zu sagen Jahrzehnte zu spät eigentlich. Ja, und man muss ja auch unterscheiden. Das ist wirklich eine Unsitte. Du hast ja Ansagen, wie wir vorhin gesagt haben, festhalten, das ist ja auch eine Versicherungsfrage. Ne? Also wie oft passieren in letzter Zeit Unfälle mit Bussen und Straßenbahnen, wo es Verletzte gibt, weil die Leute sich zum Beispiel gar nicht festhalten. Und das ist ja dann auch, also weißt du, was ich meine? Das eine ist eher so Verhalten überhaupt, so Sozialverhalten. Das andere ist eher wertvolle Hinweise. Wie benutzt man den Bus? Ne? Ja. So. Wie benutzt man den Bus? Ja, finde ich auch wichtig. Kindererziehung. Aber wir können ja kurz mal drüber nachdenken. Und falls ihr Ideen dazu habt, könnt ihr die ja gerne an uns senden. Wir stellen euch kurz die Kontaktmöglichkeiten vor. Und was für Ideen soll man da schicken? Ja, was man vielleicht noch für Ansagen machen kann. Oder wie es in eurer Stadt ist. Denk kurz drüber nach, René. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich dann wieder da für euch. Genau. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, da sind wir wieder. Hoffe, ihr habt die Pause genossen und habt ein paar Ideen gesammelt. Ich dich an. René hatte ja vorhin so spontan gesagt, oh ja, Ansagen. Hast du denn eine Idee, René? Was könnte denn noch eine Ansage im Bus sein? Zurückbleiben, nee, bitte. Ich hätte eher gedacht, sowas kann man kreativ sammeln. Also ich finde das, ich finde die Idee ganz gut. Ja. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen? Ich hab, das kennt man ja. Zum Beispiel, ich habe, Stefan, ganz ehrlich, ich habe die Pause eigentlich genutzt, um ein bisschen abzuspannen und nicht, um mir jetzt irgendwelche Sprüche auszudenken. Ach, hast nicht gearbeitet. Okay. Naja, also bis jetzt gibt es ja für Essen und Trinken eigentlich nur Schilder, ne, an den Türen. Habe ich noch keine Ansage gehört. Stellen Sie hinten im Wagen das Kotzen ein. Genau. Auch wenn Sie hier in der U8 sind. Ja, na mal gucken, was da noch kommt. Es wird nicht, Verzeihung, der Husten wollte raus. Stefan, sollen wir einen Arzt holen? Ja, es wird nicht die letzte Ansage sein, die wir noch nicht kennen in den Bussen und Bahnen. Ja, da wird offenbar noch einiges probiert. Ja. Und René, ich kann dich beruhigen, diese Ansage mit den TikToks und Musik wird ab Ende des Jahres auch auf den U-Bahnhöfen abgespielt. Da gehört es auch hin. Also ganz ehrlich, das ist genauso ein riesengroßes Problem, wie die, wie der Plastikdeckel an der Flasche zu befestigen. Hm. Naja, also ich glaube mal, und das ist eigentlich auch ein schöner Übergang, aber das werden wir heute nicht schaffen. Das Thema Lärm im Alltag ist ja doch schon in vielen Situationen ziemlich anstrengend, finde ich. Ich weiß ja nicht, wenn ihr mal so über euren Alltag nachdenkt, ja, man wird ja an ziemlich vielen Orten Lärm ausgesetzt und das muss ja oftmals nicht sein. Findest du? Aha. Ja, definitiv. Ich liebe Lärm. Mhm. Also du meinst das außerhalb des Clubs, okay. Richtig, ja. Den meine ich nicht, den Lärm. Ja, also ich finde es gut und das haben wir ja auch rausgestellt, dass es eine sinnvolle Ansage ist. Und mal gucken, also die ersten Reaktionen gerade von dem Fahrpersonal und von den Fahrgästen war wohl sehr, sehr, sehr positiv. Ja, gut. Wenn dann noch Zeit bleibt, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, dann ist alles fein. Ja. So ist das. Genau. So. Du bist ja, solange das 29-Euro-Ticket bis zum Jahresende nächstes Jahr bestehen bleibt. Wann hast du es abonniert, René? Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ach, jetzt frisch erst? Ja. Ja, dann sollte es ja eigentlich so sein, dass du das noch bis Ende November nutzen darfst. Hoffe ich. Wir sind gespannt. So, wie viel Zeit haben wir noch auf der Uhr? Was haben wir noch für Themen? Wir haben Vergleichsportale. Machen wir die heute oder schieben wir die? Oh, Mann. Es hat ja Tradition, die zu schieben, ja. Hast du dich vorbereitet, Marc? Ja, sicher. Schon zum letzten Mal, wie ihr wisst. Du hast ja zum letzten Mal auch vorbereitet. So oft haben wir die auch noch gar nicht verschoben. Ja, eben. Doch, haben wir. Na, wie sieht's aus? Wollen wir darüber sprechen oder wollen wir die letzte Sendung vor Weihnachten nutzen, noch so ein paar weihnachtliche Sachen unseren Hörern nahezubringen? Ein bisschen Weihnachtsstimmung zu machen. Was euch lieber? Viel Erfolg. Wie du siehst, Stefan, haben wir keine Präferenzen. Ja, wie immer. Moderier uns einfach durch den Rest der Sendung. Das ist ja deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe? Ja, natürlich. Ja. Gut, dann frage ich mal ganz dezent. Du hast nur eine Aufgabe, Stefan. Ja. Und das heißt, und die lautet, die Spuren zusammenschneiden und zusammenlegen, die Uhr einzublenden, zu moderieren. Ja. Nur eine Aufgabe. Und das Gute ist, da bleibt ja für euch nichts übrig. Was für Glück, ne? Nein, der Blick auf den Kalender zeigt ja, um Gottes Willen, 16.12., da kommt die Folge raus. Das bedeutet ja, es sind nur noch eine Woche und ein Tag bis Heiligabend. Habt ihr das für euch schon realisiert? Seid ihr schon so in dem Weihnachtsmodus oder sagt ihr, nope, ich arbeite bis dahin und dann gucke ich mal, was Weihnachten bringt? Ich arbeite bis 23.12., dann ist Heiligabend, ja, da gehen wir nochmal schön essen, falls wir ein offenes Restaurant und einen freien Tisch darin finden, mhm, und wir einen Sitzplatz in Fahrtrichtung ergattern können. Und am 25. steigen wir dann in den Flieger und dann, stimmt, lassen wir das hier alles hinter uns. Ja. Schon wieder vergessen, Stefan. Nee, das hast du. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, die nächste Podcast-Folge wird ohne Marc stattfinden. Das heißt, für die, die gern Marc gehören, die müssen sich 4 Wochen gedulden. Ach so? Da habe ich was anderes gehört. Aber wir werden sehen. Hä? Ja. Also mein letzter Arbeitstag ist der 16., der Donnerstag. Ja, und am Ende ist Weihnachten, wer mich die letzten Jahre hier erlebt hat, eigentlich recht dezent und einfach gestaltet. Es wird Heiligabend zu meinen Eltern gehen und dann ist eigentlich Weihnachten für mich vorbei. Mein letzter Arbeitstag war vor 3 Tagen bei Erscheinen dieser Folge. Ah, okay. Also ich muss jetzt nur noch, Donnerstag ist morgen und dann Freitag. Ah, nein, Quatsch, entschuldigen, nein. Noch eine Woche. Richtig. Mein letzter Arbeitstag ist der 22. Ist ein Sonntag. Der 20. Freitag, der 20. Ich habe gerade überlegt, das Schöne ist noch eine Woche vor Weihnachten, hatte ich überlegt. Und das Schöne war ja arbeiten. Ja, okay, passt. Ja. Ja. Also nächste Woche noch komplett arbeiten. Das hat deine Familie auch gehört gerade wahrscheinlich. Ja, okay. Also das heißt, Marc ist im Urlaub, erlebt den Jahreswechsel. Dann warst du, nee, Silvester warst du auch unterwegs, ne? Bist du noch im Urlaub? Ganz genau, ich komme am 2. Januar erst wieder. Na, ist ja auch mal nicht schlecht. Silvester mal woanders, da bin ich gespannt, was du zu berichten hast. Absolut, ja, ich auch. Und René hat natürlich durch seine Patchwork-Family, ich glaube, 1., 2., 3., 4. Feiertag, da ist ja... Wird durchgefeiert, vom 23. an wird durchgefeiert. Ja. Das, ja, ist ja so, ne? Also, ihr habt eine große Familie, und da wird jeder besucht werden mal. Stefan, mach dir keine Hoffnung. Schade. Naja, kann ich nicht. Nein, Weihnachten ist für mich auch eine Zeit, wo man auch seine Freunde in Ruhe lässt, weil da hat jeder mit sich zu tun. Und dann ist es halt so. Ne? Du, Stefan, du darfst gerne anrufen. Nur nicht nach 1 Uhr. Ach, ich rufe Vanessa an. Dich bräuchte ich anrufen. So, ich mache, genau, was ich lustig. Ja, bin. Und René, natürlich hoffe ich, dass auch deine Silvesternacht diesmal ohne Schlüsseldienst stattfindet. Da kannst du wohl 100% drauf wetten. Da war ja was. Ne? Da wird der Ersatzschlüssel. Mein Schlüssel gebe ich nicht nochmal her. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, und dann ist das Jahr schon vorbei. Ist doch Wahnsinn, oder? Gibt es für euch irgendein Ereignis, irgendwas, was ihr von diesem Jahr in Erinnerung habt, wo ihr sagt, wow, das war mein Highlight oder das war mein Anti-Highlight. Gibt es sowas? Könnt ihr euch an sowas erinnern? Ich lebe ja seit längerem nach der Devise, nach der Prämisse, nach dem Motto, jeden Tag ein Abenteuer. Okay. Also, wenn ich es drauf anlege, dann würde ich eigentlich jeden Tag irgendwie ein Highlight irgendwie rausziehen können. Ja. Ja, dann reichen jetzt drei. Da war zum Beispiel der Besuch auf der Trabrennbahn Mariendorf. Mhm. Mit, erinnert ihr euch noch, wie viele es waren, wie viele Gewinne ich nacheinander eingestrichen habe? Ja, stimmt. Habe? Das war der Zeitpunkt, der dich fast zum Millionär gemacht hat. Ja, der halbe Lottogewinn. Ja. Das war echt irre. Ja, das ist auch mein Highlight dieses Jahr. So, jetzt ist Stefan dran. Ich? Boah, so ein richtiges Highlight. Also Dashcam-Videos mit René gucken. Das war natürlich ein Highlight, genau. Definitiv. René besuchen und Dashcam-Videos gucken. Können wir auch allen empfehlen. Ne? Aber René wird nicht für alle Zeit haben, genau. Ja, ja komm. Im Dutzend wird hier abgefertigt. Nee, aber als Tipp auch gute Idee. Jetzt zum Ende des Jahres kommen ja meistens die Jahreszusammenfassung dieser Dashcam-Channels auf YouTube zum Beispiel raus. Ich habe übrigens einen viel besseren gefunden. Ja? Nee. Der Berliner hat ganz stark. Ja, ist er furchtbar. Weißt du, was ich meine? Ich habe den Namen vergessen. Ich habe auch einige durch, kann man sich nicht alle antun. Ich fand den super, der hat super Humor. Aber das kann man zum Beispiel am Silvesterabend auch machen, ne? Mit Freunden dann. Nein, ihr sollt nicht betrunken Auto fahren. Der Fahrer sowieso. Kann sich da nicht konzentrieren. Naja, nein, so richtig ist Highlight. Ich glaube, der Tipp, den ihr meint, lautet, don't drink and drive. Ja. You'd better first drink, then drive. Ja, nicht gleichzeitig. Das ist oder take alles. Man könnte ja was verschütten. Oder so. Ja, René, gibt es für dich Pläne für Silvester schon? Nee, aber mein Highlight war definitiv mein Frankreich-Aufenthalt, also Paris und Disneyland. Paris. Auch sehr ausführlich hier im Podcast berichtet über mehrere Folgen. Koffererlebnisse am Flughafen. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, wir waren auch das Highlight der kompletten Belegschaft am Flughafen Charles de Gaulle. Mhm. Nee, Orly, Charles sorry. Charles de Gaulle. Orly waren wir natürlich. Ja. Und wenn heißt es Charles de Gaulle. Ah ja, sorry, dass mein Französisch ein bisschen eingerostet ist. Ja, so ist das. Olella, sage ich da nur. Der rostige René. Schämen die. So ist das. Stefan, du hast so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Ja, das war noch Zeit. Okay, bevor ihr weiter Blödsinn redet, würde ich noch dann zwei Serientipps rausknallen. Das können wir jetzt nochmal machen. Weihnachtsmärchen oder was? Ja, du bist, mein größtes Weihnachtsmärchen bist du, Stefan. Oh Gott. Da geht nichts drüber. Ja, ich höre das ungern von Marc, ja. Okay, dann schieß los. Was kannst du unseren Hörern empfehlen? Auf Netflix ist die zweite Staffel von Arcane erschienen. Mhm. Das ist so ein Cyberpunk, irgendwie modern animiertes, also wie gesagt, so ein Anime, ganz, ganz toll gemacht, so Cyberpunk-Universum. Und da ist jetzt, wie gesagt, die zweite Staffel raus, habe ich durchgesuchtet und das ist absolut sehenswert. Das ist so bildgewaltig. Die Story ist wird ganz schön abstrus, aber tolle Musik und tolle Bilder trösten da wirklich drüber hinweg. Das ist sehr actiongeladen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Okay. Gibt's da bekannte Schauspieler? Es ist keine Realserie, es ist eine Animationsserie. Ah ja, okay. Und die Stimmen vielleicht von irgendwelchen Bekannten? Nee, irrelevant. Okay. Ja. René guckt gerade, als ob er ein Gespenst gesehen hätte. Nee, ich gucke nebenbei ein YouTube-Video. Dashcam-Videos. Aber ich hätte wirklich ein Bildschirmfoto davon machen sollen. Du hättest dich selbst nicht wiedererkannt, René. Auch. So guckt er morgens immer in den Spiegel. Und okay, das war die erste Stunde U-Bahn-Fahrt die Leute an. Genau. Okay, mein zweiter Serientipp ist natürlich die Fortsetzung der, was ist das, vierten Staffel von Cobra Kai. Mhm. Ihr erinnert euch hoffentlich noch, was das ist. Dunkel. Und zwar ist es eine Serie im Universum von Karate Kid. Mhm. Karate Kid, da gab es ja, vier Kinofilme. Die ersten drei sind bekannt und auch ganz gut. Ich habe verstanden, vier Kinofilme. Ja, genau. Na jedenfalls, und sämtliche Darsteller der alten Kinofilme tauchen in dieser Serie wieder auf und die entwickelt sich bis zur dritten Staffel auch wunderbar, und nach der dritten Staffel dachte ich auch, ja, jetzt ist vorbei, jetzt ist irgendwie alles auserzählt. Mhm. Die Bösewichter sind alle hinter Gitter und die Guten haben irgendwie obsiegt. Aber nein, es gab dann noch eine vierte Staffel, da ist jetzt ein zweiter Teil einer vierten Staffel irgendwie erschienen, also die erste Hälfte waren so 5 Folgen, jetzt erschienen nochmal 5 Folgen und ich dachte natürlich, na gut, das ist jetzt die zweite Hälfte, ja Pustekuchen, diese 5 Folgen haben wir irgendwie auch irgendwie gesehen und haben am Ende festgestellt, oh, das geht da noch weiter. Sie werden diese Staffel um weitere Folgen erweitern. Das ist das erste Mal, dass ich das bei einer Serie erlebt habe, dass sie nicht aus zwei Teilen besteht, sondern diese Staffel von Cobra Kai besteht offensichtlich aus mindestens 3 Teilen. Hm. Keine Ahnung, was da noch kommen wird. Man kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Ich war höchst amüsiert. Also mich haben sie da voll abgeholt. Ich gucke das wahnsinnig gerne und ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Mein Tipp, Cobra Kai. Mhm. Das möchte ich gern kontern mit einem Buchtipp. Oh. Ich kann euch empfehlen das Buch Hautnah von Dr. Yael Adler. Kostet aktuell nur 5 Euro bei Amazon als Paperback. Ansonsten Bibliothek, das ist kostenlos. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch, das uns die Haut, die unseren Körper umspannt, nahe bringt. Sehr, sehr interessant. Mhm. Das größte Organ. Und nicht nur das. Also ich war. Wie viel Quadratmeter sind die Haut, wenn man sie irgendwie abzögert? Keine Ahnung, kannst du einfach im Klo spannen, ich weiß es nicht. Nein, wirklich, wirklich sehr interessant, was die Haut uns alles erzählt, was wir alles falsch machen mit unserer Haut, obwohl wir es als Kind anders gelernt haben. Aha. Ja. Was habe ich denn als Kind anders gelernt? Hol mich mal ab. Zum Beispiel, dass du dich ganz intensiv mit Seife waschen sollst. Ja, womit denn? Ach so, ja, und das ist falsch. Das ist nicht so gesund für die Haut. Genau, weil es den natürlichen Säureschutzmantel der Haut zerstört und austrocknet. Und ihr solltet auch besonders Schleimhäute, die man an so ziemlich jeder Körperöffnung hat, auch nicht mit Seife bearbeiten. Mhm. Das führt dazu, dass es juckt und das führt dazu, dass man noch mehr Seife nimmt. Und das führt dazu, dass es noch mehr juckt und dass man noch mehr Seife nimmt. Ein Teufelskreis. Dann stirbt man irgendwann. Und kommt mir jetzt nicht, und ihr da draußen kommt mir jetzt nicht mit, na, Seife ist doch nicht so teuer, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Nimm ich halt mehr Seife. Ja, auch das Hauptsache, Thema, ich bin sauber. Für die Frauen, Thema Schminke und so. Ja, also sehr interessant. Vieles, was wir denken, was unsere Haut als schmutzig wirken lässt, ist eigentlich von der Natur so gedacht. Und einige von euch haben vielleicht Seven vs. Wild gesehen. Da hat ja dieses Mal ein Clown mitgespielt. Ich beziehe mich dabei auf die Lippen von der Julia. Und auch das war ein gut erklärtes Beispiel, dass unsere Talgdrüsen es nicht mögen, wenn man sie mit Spucke reflexartig weglutscht. Ja, gut. Aha. Aber egal. Also wenn ihr Langeweile über den Feiertag habt und lesen wollt, dann dieses Buch ist sehr interessant und sehr belohnt. So. Dankeschön. Gut, dann war es das für diese Sendung? Ja, noch nicht ganz. Kommt nicht. Ja noch was. Achso, es kommt das Highlight. Hauptthema. Ja, unser Highlight. Und ich glaube, sind wir jetzt ganz gut in der Zeit, das wollten wir jetzt tun. Und vielleicht, wir sprechen dieses Mal nicht über Vergleichsportale. Nee. Und wir haben ja gesagt. Nee, wir könnten versuchen, das in 2 Minuten zu packen. Wir müssen einfach noch richtig schnell reden. Einfach schnell reden, genau, richtig. Vielleicht kann die KI das uns in 2 Sätzen zusammenfassen. Einfach. Also ich liefere zu dem Thema mal einen Fakt, Bedarf vorher abstimmen. Sehr gut. Das ist mein Beitrag zu dem Thema Vergleichsportale. Ja. Gut. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Sehr schön. Ging doch schnell. Oh, und tschüss. Ja. Dann kommen wir jetzt zum allseits beliebten Witzbattle. Witzbattle. Das ist allseits beliebt. Ja. Und das ist ein Highlight der Sendung. Definitiv. Armes Deutschland. Ja. Ich möchte, bevor wir mit dem Witz losgehen, kurz teasern. Meine Witze heißen Zölibat, Vater Unser. Zölibat. Und Schwester Agnes. Ja, dann würde ich doch sagen, wir mal gespannt. Marc, ich wollte nur für die jetzt vielleicht gerade eine Durchstrecke erleben und sagen, okay, jetzt schalte ich ab, wollte ich. Ich wollte die. Hast du wieder abgeholt? Cliffhanger in der Sendung. Ja. Dann fängt Marc jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Runde 1. Da vor Weihnachten von mir nicht mehr viel zu hören ist, gibt es von mir also weihnachtlich angehauchte Witze. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Hamster, Mami. Das ist eine schöne Idee, Marie. Mal was anderes als immer nur Rotkohl und Gans. Mhm. Genau. Den haben wir jedes Jahr zu Weihnachten im Programm. Ja, nee, ich hab den zum ersten Mal gehört. Nee. Super. Ja, ihr seht, ich bin halt auch nicht immer bis zum Ende durch. Ja. René, du bist dran. Ah ja, genau. Zölibat hatte ich versprochen. Also, sagt der katholische Pfarrer zu einem Kollegen, meinst du, wir erleben noch, wie das Zölibat abgeschafft wird? Der andere schüttelt bedächtig den Kopf und sagt, nee, wir nicht, aber unsere Kinder. Aber es heißt Zölibat. Das heißt bei mir Zölibat. Zölibat. Es ist mir fremd, ich weiß nicht, was das Zölibat ist. Zölibat könnte man noch umschreiben mit immer zielen, nie abdrücken. Mhm. Und damit zu Stefan. So ist es. Zwei Blondinen sind im Wald und wollen einen Weihnachtsbaum finden. Sie gucken und gucken sich die Bäume an und ja, nach 2 Stunden Suche resignieren sie. Und da sagt die eine, ach komm, dann nehmen wir jetzt doch einen ohne Kugeln. Marzahn, also ich bin viel gewohnt, aber das ist selbst mir zu blöd. Tut mir leid. Runde 2. Meiner ist auch schön schlecht, pass auf. Gestern auf der Straße, feierliche Stimme möchte man meinen, denn ich sah, wie ein Mann seine Brieftasche und sein Handy einem anderen schenkte, der nur ein Messer hatte. Man roch schon quasi Weihnachten, was in der Luft lag. Ja. Also, ein Vertreter von Coca-Cola kommt in den Vatikan. Er bietet 100.000 Euro, wenn das Vaterunser geändert wird und in Zukunft es heißt unser täglich Coke gibt uns heute. So, der Sekretär lehnt kategorisch ab. Auch bei 200.000 und 500.000 Dollar hat der Vertreter keine Chance mit seinem Anliegen. Er telefoniert kurz mit seiner Firma und bietet schließlich erstaunliche 10 Millionen Dollar. Daraufhin zögert der Sekretär nicht lange, greift zum Telefon, wählt irgendeine Nummer und sagt, ey, sag mal Chef, wie lange läuft eigentlich noch der Vertrag mit der Bäckerei Innung? Ja, den hatte ich damals auch auf meiner Liste. Hab mich aber dagegen entschieden. Kannst du streichen. Hast du gedacht, war zu schlecht. Sehr schön. Und jetzt, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Es folgt Stefan. Yeah. Fritzchen geht zu seinem Papa und sagt, du Papa, kann man mit dem Ding da unten wirklich nur pinkeln? Da sagt der Papa, ja Fritzchen, mit dem Ding kann man ausschließlich und nur pinkeln. Da sagt Fritzchen, stimmt doch gar nicht. Ich habe die Mama letztens gesehen, wie sie sich damit die Zähne geputzt hat. Ich weiß gar nicht, was ich halte. Ja. Alles klar, okay. Ja, jetzt, toll, jetzt ist ich die Folge ab 18. Super. Mann, danke, Mann, Stefan. Mann. Stefan, du bist ein kleines Ferkelchen. Hi von euch. Runde 3. Der Marc. Okay, wie wär's denn damit? Ach ja, immer diese bekloppte Werbung. Da fragen sie immer so scheinheilig, was wäre Weihnachten ohne Kinder? Naja, was wohl? Billiger, was sonst? Okay, also kommen wir zu Schwester Agnes. Ja. Schwester Agnes tritt ins Kloster des Schweigens ein. Die Oberin Mutter Teresa erklärt ihr, das ist ein Kloster des Schweigens. Du bist willkommen, solange du nicht sprichst, bis ich es dir sage, dass du was sagen darfst. Schwester Agnes ist einverstanden, nickt stumm und 5 Jahre lang lebt Schwester Agnes schweigend im Kloster. An ihrem 5. Jahrestag besucht Mutter Teresa sie und sagt, Schwester Agnes, du bist nun 5 Jahre bei uns. Du darfst 2 Worte sagen. Daraufhin sagt Schwester Agnes: Betthard. Oh, es tut mir leid, das zu hören, sagt Mutter Teresa. Wir werden dir ein weicheres Bett besorgen. Eine weitere Zeit, und zwar wieder 5 Jahre vergehen. Es ist der 10. Jahrestag. Mutter Teresa betritt das Zimmer von Schwester Agnes und sagt: Schwester Agnes, du hast nun 10 Jahre bei uns geschafft. Du darfst 2 Worte sagen. Schwester Agnes klagt: Essen kalt. Mutter Teresa verspricht ihr, dass das Essen in Zukunft aufgewärmt sein wird. An ihrem 15. Jahrestag im Kloster wird sie wiederum von Mutter Teresa besucht, die sagt: Schwester Agnes, du bist nun schon 15 Jahre bei uns. Du darfst 2 Worte sagen. Schwester Agnes sagt: Ich gehe. Sagt daraufhin die Mutter Teresa: Ja, das ist wahrscheinlich auch besser. Seit du hier bist, zickst du nur rum. Mhm. Boy. Eieiei. Applaus. Applaus, ja. Ja, definitiv Applaus. Ich wollte einfach nur das Schweigen irgendwie brechen. Der Schweigekloster, weißt du doch. Ja, ich wollte dich nicht nachdenklich machen, Jungs. Jetzt kommt zur Abwechslung mal ein Flachwitz. Danke, was Neues. Ja, die Oma im Pflegeheim, ja, die hört ein bisschen schlecht. Aber wenn die Blase drückt, oh, dann ist sie immer noch echt flott auf den Beinen, ne? Und deswegen nennt man sie im Heim auch Inkontinentalrakete. Bonusrunde. Der kleine Walter packt sein Geschenk aus und sagt: Aber ich wollte doch eine Eisenbahn und keinen Bus. Darauf die Eltern: Freue dich, das ist der Schienenersatzverkehr. Ja, sehr gut. Sehr gut. René? Ja, keine Ahnung, warte, ich habe keinen vorbereitet. Steht ein Dalmatiner an der Supermarktkasse, sagt die Kassierin: Sammeln Sie Punkte? Der war ja alt. Okay. Ja, Entschuldigung, ich habe nichts vorbereitet. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Müssen wir nur wissen. Dann schließe ich nochmal. Wir können natürlich einspringen. Genau. 2 Blondinen treffen sich und da sagt die eine: Oh mein Gott, bald schon ist Weihnachten. Dies Jahr sogar an einem Freitag. Da sagt die andere: Um Gottes Willen, na hoffentlich nicht an einem 13. Aua. 9 von 10 Enten empfehlen zu Weihnachten übrigens ein Rindersteak. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Und was haben wir noch? Oh, der Glühweinstand von da drüben, der von gestern Abend, der ist ja weg. Ja, war vermutlich nur ein One-Night-Stand. Boah. Ja, da hast du das Niveau. Ja, den haben wir noch einen. Warte, Marc kehrt nochmal aus. Ja. Warte mal, haben wir noch was? Alles. Ach ja, raus. Genau. Black Week. Und was hattest du zu Nikolaus in den Stiefeln? Einlegesohlen! Yeah! Sehr gut. Und damit ist es genug der weihnachtlichen Stimmung. Kommen wir nun zu der Weisheit des Tages. Und die ist absolut wettergerecht und lautet: Ob in der Stadt oder im Wald, überall beschissen kalt. Bitte. Und das möchte ich kurz ergänzen mit einer weiteren Weisheit. Warte, ich gucke. Ihr merkt schon, René hat gern das letzte Wort. Ich schweige. Es heißt nicht mehr warten auf Godot, es heißt warten auf René. Ja. Bitte. Ich möchte nichts sagen. Mir ist gerade die Lust vergangen. Ich sag nur noch Tschüss. Okay, komm, wir müssen hier, letzte Folge über Weihnachten, liebe Leute. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich super schöne, entspannte Weihnachten. Ja. Mit euren Familien und Freunden. Genießt die ruhigste Zeit des Jahres. Oder vielleicht ist es auch das Gegenteil für viele. Und ja, wenn ihr wüsstet, was Marc gerade hier in seinem Monitor zeigt. Der macht das in Gebärdensprache. Genau. Marc, im Podcast. Für merkt man gleich. Für Tina und Marc dich natürlich Urlaub. Auch. Und natürlich einen schönen Urlaub. Na? Ja, erhole ich. Und René, ja, wenn was übrig bleibt vom Braten, sag Bescheid. Stellen wir die vor die Tür und ich rufe dich an. Genau. Wir hören uns wieder am 30. Dezember, also noch einmal in diesem Jahr zur Silvesterfolge. Könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Warte, da war noch was ich sagen wollte. Ach ja, noch eine schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Bisschen zentralistischer handhaben die Nummer hier. Ich denke, so kann man die Nummer spielen. Ich brauche mehr Browserfenster. Viel mehr Browserfenster. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber lieber haben und nicht brauchen als umgekehrt. Genau, ne? Haben ist besser als... Ja, es ist wie mit Schusswaffen. Fenchel, Anis, Kümmel. I. Es ist, also das ist wirklich ekelhaft. Drei ekelhafte Sachen. Ich finde das der leckerste Tee. Ja, muss ich auch sagen. Nee. Früher mochte ich den auch nicht. Schön mit Honig. Da seid ihr noch zu jung für. Fenchel, Anis und Kümmel. Weiteres mag ich übrigens auch sehr, sehr gern als Alkoholiker. Anis-Schnaps. Dann sollten wir jetzt Gas geben. Hallo und herzlich willkommen. Dann müssten wir mal kurz irgendwie ein Zeichen machen, damit ich hier einen Ausschlag habe auf allen drei Spuren, damit ich weiß, hier sind wir richtig. Okay, wir klatschen alle im Takt. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die. Nächstes Mal zählen wir wieder. Das ist ja mal ein kreatives. Ja. Nee, er hat wahrscheinlich noch hier eine Ballermann. Sollen wir sich jetzt aber nochmal zählen, Stefan? Oder, nee, geht schon. Das war geil, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Stopp, wir haben was vergessen. Die Uhr. Ja. Und keiner hat was gesagt. Ne, ich bin beschäftigt. Übrigens, dann nur zur Info, Marc. Stefan hat auch so einen Würfel. Das heißt, wir können 99 plus 99 Minuten lange Aufzeichnung machen. Stimmt. Ja. Na. Alles klar. Jetzt hat so einen großen grünen Klumpen im Hals, dass er den kurz aus dem Fenster jagen muss. Habe ich zurzeit auch, ja. Aber ist immer gut, wenn es rauskommt. Okay, Stefan, los geht's. Hallo, bist du bereit, ja? Ja. Baby. Hört ihr mich? Wir seht ihr mich? Wie immer. Ich höre leider gar nichts. Deswegen habe ich ja gefragt. Es hat vorhin noch wunderbar funktioniert. Aber das ich macht ja nicht ohne von den Lippen. Ich lese von den genau. Hoffe ich. Verdammte Scheiße. Also Marc, ohne Witz, wir hören dich wirklich nicht. AirPods. Hat's doch noch funktioniert. Also theoretisch müsstest du mich hören. Wartet einen Moment, ich glaube... Der Ton wird abgespielt. Aha, okay. Standardausgabe des Systems. Moment. Funktioniert wieder nicht. Nein. Dann probieren wir es noch. Das ist aber komisch. Mal. Sonst hat das immer funktioniert. Ich verlasse mal kurz den Chat. Marc ist raus. So, welcome back zur zweiten Hälfte des Podcasts. Nee, Marc ist leider aus der Pause nicht zurückgekommen. Okay. Jetzt hat das System gemerkt, dass sich was geändert hat. Entschuldigter Tag, ne? Ja, da kommt auf einmal wieder. Hallo, hört ihr mich? Marc, wir hören Hallo. Dich. Hallo. Dann probieren wir es mal so. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich über das Tischmikrofon. Vermutlich. Nein. Jetzt hört ihr mich über das Kameramikrofon. Über das Raummikrofon. Aber egal. Völlig egal. Ich höre euch hier. Da hört ihr mich. Hier wird aufgezeichnet. Kann weitergehen. Hallo. Siehst du so Wellen auf dem Bildschirm? Ich sehe zwei hessische Typen, die hier rumtanzen. Ja, und mich dazu auch noch. Boah, ist okay. Super. Super. Sehr gut. Na, ey, das hat ja noch nie so gut geklappt. Was ist denn los mit euch? Der Glühwein getrunken. Übung macht den Meister. Ich stopfe meine Aufnahme. Das ist gut. Frohes Fest. Ich warte noch, damit Stefan die nicht hinten gerade aneinander machen kann. Arschloch. Nein, ich bin ja nicht so. Ich mache auch Stopp. Bitte. 3, 2, 1, 0. Stopp.